die reiden dich geschlossen, ist amarschiert. Mit mutig festem Schritt, Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen. Marschier wie ein Geist in unseren Reihen mit. Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen. Marschier wie ein Geist in unseren Reihen mit. Die Straße frei, den braunen Bataillonen. Die Straße frei, dem Sturmabteilungsmann. Es schaut aufs Hakenkreuz, voll Hoffnung schon Millionen. Wer dafür Freiheit und Gebrot bricht an. Es schall aufs Hakenkreuz voll Hoffnung schon Millionen. Der Tag für Freiheit und Gebrot bricht an. Zum letzten Mal wird zum Appell geblasen. Zum Kampfe stehen wir alle schon bereit. Als flattern Hitlerfahnen über allen Straßen. Die Knechtschaft dauert nur noch kurze Zeit. Als flattern Hitlerfahnen über allen Straßen. Die Knechtschaft dauert nur noch kurze Zeit. Im Geist in unseren Reihen mit.